Rosen, rote Rosen sind die ewigen Boten der Liebe. Rote Rosen, rote Rosen, die bekommst du darum auch von mir. Rote Rosen, rote Rosen sagen alles, was ich dir verschweige. Rote Rosen, rote Rosen, die versprechen, ich bleibe bei dir. Schön wie die Rosen sind, so bist auch du mein Kind. Schön wie die Rosen blühen, blüht unser Glück. Heut weiß ich erst, dass es die Liebe gibt. Heut bin ich zum ersten Mal richtig verliebt. Schön wie die Rosen sind, so schön ist dein Blick. Schön wie die Rosen blühen, so blüht unser Glück. Rote Rosen sind die ewigen Boten der Liebe. Aber leider ist auch nicht so vergänglich wie sie. Rote Rosen, die sind schön, doch sie müssen verblühen. Nur die Liebe, unsere Liebe, die ist schön, die verblüht aber nie. Schön, wie die Rosen sind, so bist auch du mein Kind. Schön, wie die Rosen blühen, blüht unser Glück. Weiß ich erst, dass es die Liebe gibt. Heut bin ich zum ersten Mal richtig verliebt. Schön wie die Rosen sind, so schön ist dein Blick. Schön.